In allen Bereichen der Volkswirtschaft der Demokratischen Volksrepublik Korea begann der 200-Tage-Kampf der Treue. Die Funktionäre und Werktätigen aller Bereiche der Volkswirtschaft sind in den 200-Tage-Kampf eingetreten, um bei der Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung, vorgelegt auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, eine Bresche zu schlagen. Sie haben im Landesmaßstab den Plan des ersten Tages übererfüllt.